É isso aí, minha gente. Hallo Leute. Eu quero compartilhar uma última coisa que foi muito útil para mim na minha vida de intimidade com Jesus. Ich teile heute etwas, das für mich auf meiner Reise der Gemeinschaft mit Jesus sehr nützlich war. É, na verdade, com a Trindade, com Nicht Deus. nur mit Jesus, sondern mit der Dreifaltigkeit, mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Quando eu aprendi a discernir que o Senhor se manifesta de acordo com a minha necessidade. Ich lernte zu unterscheiden, dass Gott sich entsprechend meinen Bedürfnissen manifestiert. Que ele se apresenta dessas três formas distintas, Er stellt sich auf drei verschiedene Arten vor. justamente para que não haja margem para nenhum tipo de, digamos, necessidade não suprida por ele em mim. Aus dem einen Grund, dass es kein Bedürfnis in mir mehr geben soll, das nicht von Gott gestillt werden kann. Então, eu queria poder trazer algumas características do nosso Senhor a vocês, Ich spreche gerne über ein paar Charakterzüge Gottes. para que você possa entender que na manifestação do Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, Damit du verstehen kannst, dass in den Manifestationen Gottes, Jesus und des Heiligen Geistes há uma suficiência completa de necessidades sendo supridas pelo nosso eine Vollständigkeit der Stillung der Bedürfnisse von Gottes existiert. Senhor. Então vamos lá, de maneira bem prática. Ein einfaches Beispiel. Como que eu lido, por exemplo, com Deus, né? O Deus soberano, o Criador. Wie nähere ich mich dem souveränen Gott, dem Vater? Ich erfreue mich an diesem Gott und genieße ihn auf sehr einfache Art. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Soberano. Er ist der Allmächtige, der souveräne Gott. Ele é aquele que protege, ele é aquele que. Er ist derjenige, der mich schützt, Aquele que cuida. der sich um mich kümmert. Ele é aquele que promove a provisão. Gott gibt mir alles zu meiner Versorgung. Sense de Deus, o cuidador. Es handelt sich um diese Essenz des Vaters, der sich kümmert. Er kümmert sich um mich. Naquele a quem posso confiar, sabendo que eu estou sendo cuidado. Er ist derjenige, der mich vertrauen kann, im Wissen, dass es sich gut um mich kümmert. Então, os meus medos se vão por causa do Deus que eu conheço. Alle meine Ängste sind verschwunden aufgrund dieses Gottes, den ich kenne. Porque eu sei quem está do meu lado, é Deus. Weil ich weiß, dass er bei mir ist. Er ist Gott. As minhas ansiedades se vão Alle meine Sorgen sind verschwunden. porque eu conheço o meu Deus. Weil ich meinen Vater kenne. Eu sei como que ele pode. Und ich weiß, wie er sich um mich kümmert. Ich kenne seine Güte. A minha insegurança vai embora. Auch meine Unsicherheit verschwindet. Por causa do meu Deus. Aufgrund meines Gottes. Esse aspecto de Deus é justamente para que em nós haja uma confiança. Es ist dieser Aspekt Gottes des Vertrauens, dass er in uns ist. Não há mais o que temer, porque eu conheço a essência do meu Deus. Und wir nichts zu befürchten haben, weil er die Essenz unseres Gottes kennen. E aí isso me traz para Jesus. Und das führt mich zu Jesus. Porque se eu estiver em dúvida com relação a qualquer coisa ou qualquer aspecto a respeito de Deus, Wenn ich nämlich einen Aspekt bezüglich Gott in Frage stelle, então eu posso me voltar a Jesus. kann ich mich an Jesus wenden? Porque ele disse que quem vê a ele, vê o Pai. Denn Jesus sagte, dass wer ihn sieht, auch den Vater sieht. Então veja só, se eu estiver passando por algum momento de insegurança com relação a Deus. Wenn ich also einmal unsicher Gott gegenüber bin, Mateus, você passa por momentos de insegurança com Deus? Matthäus, gehst du durch solche. Matthäus, gehst du durch solche unsicheren Momente hinsichtlich Gott? Ich gebe zu, dass es das nicht mehr gibt. Mas no início, sim. Aber am Anfang schon. Por causa daqueles conhecimentos prévios religiosos e a tradição evangélica na qual eu cresci. Aufgrund meiner Hintergrundinformationen, all diesen Traditionen und diese religiösen Traditionen. Em alguns momentos eu me deparava com uma certa expectativa ruim vinda de Deus. In gewissen Momenten konnte ich feststellen, dass ich diese falsche, fast schon eine schlechte Erwartung von Gott hatte. E aí veio a revelação de Jesus. Dann erreichte mich die Offenbarung Jesu. Que ele se apresenta como sendo aquele que veio revelar quem o Pai é. Dass er derjenige ist, der uns den Vater vorstellt. Então não há nenhum aspecto de Deus o Criador. Es gibt also keinen Aspekt oder Charakterzug Gottes, dem Schöpfer. Nenhumazinha sequer. Nicht einen einzigen. Que eu não encontre em Jesus. Der nicht in Jesus gefunden werden kann. Então tudo que eu quiser saber sobre quem Deus é e como ele é. Also für alles, was ich über Gott wissen will, wer er ist und wie er ist. Eu olho para Jesus. Schaue ich nur auf Jesus. Todas as características de Deus estão expressas em Jesus. Alle Charakteristiken Gottes werden durch Jesus zum Ausdruck gebracht. Matheus, isso é heresia. Matheus, das ist eine Irrlehre. Não, não, não. Nein, nein, nein, nein. Jesus fala isso, se não me engano, foi para Filipe. In João 14. Jesus hat das, ich kann auch falsch liegen, aber ich denke, er hat es zu Philippus in Johannes 14 gesagt. Quando Jesus está falando sobre o Pai, e aí eu acho que foi Filipe mesmo que falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai que isso vai ser suficiente. Ich glaube, Philippus hat zu Jesus gesagt: Zeige uns den Vater und es genügt uns. E aí Jesus fala: Eu já estou aqui com vocês tem tanto tempo e até agora você não entendeu. Und Jesus drehte sich zu ihm und sagte: Ich bin schon so lange hier und du hast es immer noch nicht verstanden. E aí ele fala o seguinte: quem me vê, vê ao Pai. Dann sagte er, wer mich sieht, sieht den Vater. Então Jesus está falando: você quer enxergar a Deus? Jesus fragt also: möchtest du Gott sehen? Olha para mim. Dann schau mich an. Porque quem me vê, vê ao Pai. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. É justamente, é isso mesmo, João 14. O Danessa já passou, é lá no comecinho. Es steht in Johannes 14. É em João 14. Es steht in Johannes 14. O versículo do qual eu estou falando é o versículo 8. Und wir sprechen über den Vers 8. E eu estava certo, é em João 14, é o versículo 8. Johannes 14, Vers 8. E é realmente Filipe que fala para o Senhor. Filipos spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Ele fala: mostra-nos o Pai que isso nos basta. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Mas olha que doideira, porque os versículos anteriores são o seguinte, João 14, 6. Schauen wir uns kurz die vorhergehenden Verse an, Johannes 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Se vocês me conhecessem, wenn ihr mich erkannt habt, vocês também conheceriam ao meu Pai. Werdet ihr auch meinen Vater erkennen. E agora vocês me conhecem. Und von jetzt an erkennt ihr ihn. Und habt ihn gesehen. Aí Pedro, aí Filipe fala: Nos mostra o Pai aí então. Und gleich danach sagt Philippus: Zeige uns den Vater. E Jesus indignado, ou seja, sei lá, consternado. Acho que Jesus nessa hora ele tá tipo assim. Und Jesus musste sich gedacht haben: Oh mein Gott, bring mich weg von hier. Jesus tá tipo assim: Mano, eu tô aqui há tanto tempo com você. Jesus sagte: So lange Zeit bin ich bei euch. But so long. Até agora você não entendeu. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Você não tem me conhecido. Du hast mich nicht erkannt. Quem me vê, vê ao Pai. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Como que você vira para mim e fala para me mostrar o Pai? Und wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? E aí vem Jesus no versículo 11 e ele dá o checkmate. Und jetzt schaut euch an, was Jesus sagt. Creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim. Vers 11. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Creia nisso. Glaubt es einfach. O que eu estou fazendo aqui é o Pai fazendo por mim. Was ich hier tue, ist das, was der Vater durch mich tut. Mais precisamente falando, o que eu estou fazendo aqui é o que o Pai estaria fazendo se estivesse aqui presencialmente. In anderen Worten sagt Jesus, was ich hier mache, ist das, was der Vater tun würde, wenn er hier wäre. Então, para mim, intimidade com Deus. Für mich bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Eu aprendi que eu tenho um cuidador, eu tenho um Pai carinhoso, eu tenho pai atencioso. Dass ich erkannt habe, dass ich jemanden habe, der sich um mich kümmert. Dass ich einen Vater habe, der mir Aufmerksamkeit schenkt. Eu tenho pai de amor. Ich habe einen liebenden Vater. Então eu não tenho mais sensação de abandono, não tenho mais insegurança, ansiedade ou medo. Ich habe also keine Angst, keine Sorgen oder Unsicherheiten, kein Gefühl, dass ich im Stich gelassen werden. Porque eu aprendi que eu tenho a Deus. Weil ich gelernt habe, dass ich Gott habe. E se em algum momento vier algum questionamento sobre quem realmente Deus é? Und wenn es Momente gibt, wo Fragen aufkommen, wer Gott ist? Eu olho para Jesus. Schaue ich auf Jesus. Porque aí Jesus me mostra o Pai. Weil Jesus mir den Vater zeigt. E a partir disso eu começo a perceber um Jesus que também pode ser desfrutado. Und ab diesem Moment habe ich Jesus gesehen, an dem ich mich erfreuen kann. E esse Jesus, então, para minha intimidade, para minha vida devocional. Und dann kann ich mich in diesem Jesus, in meiner Gemeinschaft mit ihm. Ele, pelo menos para mim particularmente, ele se manifesta, ou eu desfruto dele em pelo menos três perspectivas. Und erlebe Jesus und erfreue mich in Jesus in drei verschiedenen Perspektiven. A primeira é Jesus como sendo o meu, vamos pôr nas palavras mais atuais, meu mentor. Als erste Perspektive, wenn ich an meine Beziehung mit Jesus denke, ist Jesus mein Mentor. É o meu mestre. Er ist mein Meister. É a quem eu quero seguir. Ich möchte ihm nachfolgen. Von ihm möchte ich lernen. É aquele que transmite o conhecimento verdadeiro. Er vermittelt die wahre Erkenntnis. Ele é a verdade. Er ist die Wahrheit. Ele é o eterno. Er ist der ewige Gott. Então ele é essa pessoa na qual eu me inspiro e eu me espelho. Er ist eine Person, die mich inspiriert. Essa é a primeira característica que eu com a qual desfruto de Jesus. Das ist die erste Charakteristik, an der ich mich in Jesus erfreue. E a partir disso, eu começo a perceber ou a desfrutar de Jesus como sendo o meu Senhor. Nachdem ich ihn als meinen Meister erkannt habe, erkenne ich ihn auch als meinen Herrn. Eu começo a entender então que Jesus, através dos seus ensinos, ich beginne Jesus durch seine Lehren zu verstehen. A ele foi concedida toda a autoridade. Ihm wurden alle Autorität gegeben. Então eu sou servo de Jesus. Also bin ich ein Diener Jesu. Eu estou aqui para me entregar para ele. Und ich bin hier, um mich ihm hinzugeben. Eu estou aqui para me render a Jesus. Und mich ihm auszuliefern. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da rendição. Ich werde jetzt über Hingabe sprechen. Porque as pessoas me perguntam, Mateus, o que é na prática render a Jesus, se render a Jesus? Leute fragen, Mateus, wie funktioniert das mit der Hingabe? Und was steckt dahinter? É muito fácil a gente compreender o que é uma rendição quando a pessoa está aqui do meu lado. Hingabe ist wirklich leicht zu verstehen anhand einer Person neben dir. Por exemplo, se eu e Daniel começarmos a conversar sobre, vamos pegar aqui, sobre um filme. Zum Beispiel, wenn Daniel und ich über einen Film sprechen. E o filme é O Parasita. Der Film heißt Der Parasit. E a gente está na argumentação sobre o enredo do filme. Und wir reden über die Handlung des Films. E a gente está aqui discutindo. Dann diskutieren wir darüber. Pode chegar um momento em que eu vou falar assim, Daniel, você quer saber? Eu me rendo. Und es kann zu einem Moment kommen, wo ich zu Daniel sage, okay, ich gebe nach. Eu me rendo, você me convence. Tu machst es nie. Eu nunca faço. Nesse Er macht es nie. Mas eu posso chegar a falar, eu me rendo. Du kannst an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich gebe mich hin. O que é me render nesse caso ao Daniel? Was bedeutet es, dass ich mich Daniels Meinung in diese Szene hingebe? Seria, primeiramente, concordar então com a explicação que ele me deu. Zuerst einmal, dass ich einverstanden bin mit der Erklärung, die Daniel gibt. Em segundo lugar, eu pararia de argumentar com ele. Zweitens, ich höre auf, darüber zu argumentieren. Eu passaria a ter a mesma percepção que ele. Und dann beginne ich dieselbe Wahrnehmung wie er anzunehmen. E eu iria passar a viver em conformidade a partir dessa compreensão que ele tem do filme. Und ab diesem Zeitpunkt an lebe ich mit derselben Wahrnehmung wie er sie hat. Então, o que é me render a Jesus? Was bedeutet es also, sich Jesus hinzugeben? De maneira bem prática, vamos supor que eu tenho conceitos diferentes, talvez, do que eu tenho me deparado com Jesus. Erklären wir es auf eine praktische Art. Vielleicht hast du ja irgendwo eine andere Meinung als Jesus hat. E lembre-se, fique nu. Vergiss nicht, du musst nackt sein. Para de querer ficar nesse negócio de que você, não, eu concordo com tudo com Jesus. Du darfst nicht vorgeben, dass du mit allem übereinstimmst, was Jesus sagt. Você não concorda. Das tust du nicht. Sabe por que você não concorda? Weißt du warum? Na verdade, deixa eu te dar um exemplo que você não concorda. Ich möchte ein Beispiel geben, wo du mit Jesus nicht übereinstimmst. Jesus falou com todas as letras. Jesus sagte es in allen Briefen. Não ajunte tesouros na terra onde a traça corrói e o ladrão rouba. In Ephesus sagte Jesus, dass wir keine Schätze auf Erden ansammeln sollen, weil alles verloren sein wird. Você tem uma poupança? Hast du ein Sparkonto? Você guarda dinheiro? Sparst du Geld? Você de alguma forma acumula algum tipo de bem material? Sammelst du irgendwelche materiellen Dinge? E aí? Oh. Concorda com Jesus ou não concorda? Stimmst du mit Jesus überein oder nicht? Acho que Jesus é meio radical de vez em quando, né? Du denkst, dass Jesus manchmal wirklich etwas radikal ist, nicht wahr? Sobre isso que eu tô falando. Darüber spreche ich gerade. São essas discussões. Das sind diese Diskussionen. Nos ensinos em que Jesus aparentemente é extremamente radical e não faz sentido para o nosso contexto. In diesen Lehren, wo Jesus extrem radikal ist und es heute für mich keinen Sinn mehr macht. Eu preciso aprender a me render a ele. Aber ich muss lernen, mich ihm hinzugeben. Ainda que eu argumente. Auch wenn ich argumentiere. Eu preciso permitir com que ele me convença. Muss ich ihm erlauben, mich zu überzeugen. Eu vou então absorver esse conhecimento. Ich muss also diese Erkenntnis aufnehmen. E eu vou passar a viver de acordo com o conhecimento que ele me und beginnen entsprechend dieser Erkenntnis, die mir gegeben hat, zu leben. Jesus, eu me rendo. Jesus, ich gebe mich dir hin. Eu não vou relativizar mais as suas palavras. Ich relativiere dein Wort nicht. Eu vou agir em conformidade com o que o Senhor me ensinou. Ich werde dementsprechend handeln, wie du mich lehrst. Jesus falou que eu não devo me divorciar. Jesus sagt, dass es keine Scheidung geben soll. Mateus 19 ele vai falar. In Matthäus 19 sagt er es. Inclusive os discípulos se escandalizam com ele. Und die Jünger waren von dieser Ansicht geschockt. E eles falam, Jesus, se é para ser desse jeito o casamento, não pode divorciar, então é melhor que a gente nem se case. Sie sagten, wenn man sich nicht scheiden lassen darf, ist es besser für uns nicht zu heiraten. E aí, sabe o que Jesus falou? Weißt du, was Jesus dann gesagt hat? Alguns não vão casar mesmo não, porque eles não aguentam, não suportam essa responsabilidade. Er drehte sich und sagte, manche Menschen können nicht heiraten, weil sie ihre Verantwortung nicht übernehmen können. Mas é ofensivo à mente. Das ist für unseren Verstand anstößig. Como assim? Eu não vou largar, eu não vou divorciar nunca de ninguém? Was meinst du? Ich werde mich nicht scheiden lassen können. E se eu não estiver sendo feliz? Was, wenn ich nicht glücklich bin? E se acontecer tal coisa? Was, wenn dies passiert? E se? Was, wenn? Eu preciso me render a Jesus. Ich muss mich Jesus hingeben. Aprender dele. Ich muss von ihm lernen. E praticar e viver de acordo com o que ele me ensinou. Und dementsprechend leben, wie er mich gelehrt hat. E aí a última coisa que eu vou aprender então a desfrutar a partir de Jesus. Der letzte Aspekt, worin ich mich an Jesus erfreue. Já que ele é o meu mestre, o meu mentor, aquele em quem eu me espelho. Ich weiß, dass bereits er mein Meister, mein Herr ist, mein Mentor. Er ist derjenige, nach dem ich mein Leben lebe. Eu entendi que ele é o meu Senhor, a quem eu devo me submeter, me render aos seus ensinamentos e praticá-los. Ich habe erkannt, dass er mein Herr ist, mein Meister, und ich muss das verstehen und praktisch anwenden, was er mich lehrt. Eu começo a perceber também em Jesus essa companhia do meu amado. Und ich fange an zu verstehen und ihn als meinen Liebhaber anzunehmen. Ele é o meu Senhor, sim. Ja, er ist mein Herr. Mas ele é o meu Senhor que me acompanha. Er ist auch der Herr, der mich begleitet, der mich herum ist. É aquele que transcende a compreensão humana de senhorio. Es geht über dieses Verständnis von Herrschaft hinaus, das wir haben. Onde o Senhor é distante dos seus, digamos, serviçais. Wo der Herr seinen Dienern gegenüber sehr distanziert ist. Não, Jesus ele fala, apesar de ser o Senhor na vida de vocês. Jesus sagt, obwohl ich der Herr in eurem Leben bin. Ainda que eu seja esse Senhor na vida de vocês. Und ich bin wirklich dieser Herr in deinem Leben. Eu sou aquele que te acompanha. Bin ich auch der Herr, der dich begleitet. Davi chama ele de amado da alma. David sagte, dass er der Liebhaber seiner Seele ist. E aí quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê Salomão colocando essa representação. Und wenn wir uns das Buch Salomons anschauen, können wir diese Erkenntnis und Ansicht erkennen, die Salomo über Gott hatte. Jesus com a sua noiva, que é a junção de todos os que vivem para Jesus. Wir verstehen diese Ansicht in einem Bild von Jesus und seiner Braut. Die Braut ist jeder, der an Jesus glaubt. Então eu começo a perceber Jesus como aquele que satisfaz a minha alma. Ich beginne Jesus als jemanden zu sehen, der meine Seele befriedigt. Aquele em quem eu encontro, digamos assim, as minhas necessidades sendo supridas, a minha carência emocional. Er ist derjenige, den ich sehe als jemanden, der all meine Bedürfnisse befriedigt. Alle meine emotionalen Bedürfnisse sind in ihm erfüllt. E por incrível que pareça, na minha vida prática, so unglaublich es klingt, in meinem tagtäglichen Leben, o que eu já descobri, das ich bereits erlebt habe, e como eu tenho vivido, por exemplo, no meu casamento, auch in meiner Ehe, é que a minha satisfação sexual não está na frequência em que eu e minha esposa temos momentos de intimidade. Ist, dass meine sexuelle Befriedigung nicht beschränkt ist auf die Frequenz der Momente von Intimität mit meiner Frau. A minha satisfação, inclusive natural, sexual, é encontrada ou satisfeita em Jesus. Meine natürlichen und sexuellen Bedürfnisse werden auch in Jesus befriedigt. E os meus momentos de intimidade com a minha esposa são uma manifestação do quão satisfeito eu estou em Jesus. Die sexuellen Momente mit meiner Frau sind eine Manifestation der vertraulichen Gemeinschaft und meiner Befriedigung in Jesus. E não é, pelo amor de Deus, não mantenha sua mente limitada às expressões de prazer que nós temos sensorialmente. Aber nein, limitiert das bitte nicht nur auf sinnliche Momente des Vergnügens und der Glückseligkeit. Vamos ser bem grosseiro? Kurz gesagt. Vamos lá. Eu não estou falando que nos meus momentos de oração eu tenho orgasmos com Jesus. Ich sage nicht, dass ich einen Orgasmus habe, wenn ich zu Jesus bete. Não é isso. Das sage ich nicht. O que eu estou falando é que nele eu encontro a minha genuína satisfação. Ele é o meu amado. Ich sage, dass ich in ihm meine wahre Befriedigung und Zufriedenheit finde. Er ist der Liebhaber meiner Seele. E essa experiência espiritual que promove satisfação interior. Und dieses geistliche Erlebnis bewirkt diese Befriedigung in mir. Se manifesta naturalmente, die sich im Natürlichen manifestiert, através da minha intimidade com a minha esposa, in der Intimität mit meiner Frau. Mas agora, quando eu vou ter intimidade com ela, aber wenn ich diese Momente der Intimität mit ihr habe, eu não tô lá para ser suprido emocionalmente. Bin ich nicht da, emotional erfüllt zu werden. Eu estou lá para expressar que eu estou satisfeito em Jesus e por isso eu posso promover satisfação. Sondern ich bin da, auszudrücken, dass ich in Jesus befriedigt bin und deshalb in ihr eine Befriedigung bewirken kann. E aí vai ser assim com o meu filho. Es wird auch mit meinem Sohn so sein. No meu relacionamento com ele de pai para filho. In der Beziehung, die ich mit ihm habe, von Vater zu Sohn. Eu não vou precisar ficar agradando meu filho para ver se eu me sinto amado por ele. Muss ich nicht versuchen, meinem Sohn zu gefallen, zu sehen, ob mich liebt. Eu não vou precisar ficar mimando ele para sentir como pai carinhoso e bondoso. Ich muss ihn nicht verwöhnen, mich als liebender Vater zu fühlen. Eu estou satisfeito em Jesus, a minha identidade foi suprida no amado da minha alma. Ich bin befriedigt in Jesus und alles was ich brauche wird durch den Liebhaber meiner Seele erfüllt. E por isso eu posso então demonstrar amor e afeto ao meu filho. Und das ist der Grund, warum ich meinem Sohn Liebe und Geborgenheit zeigen kann. E é por isso que vai ser, por isso não. E aí assim vai ser nas minhas finanças. Genauso verhält es sich mit meinen Finanzen. Os meus ganhos não vão promover satisfação, mas porque eu estou satisfeito, eu consigo desfrutar de prosperidade financeira. All das Geld, das ich verdiene, wird keinerlei Befriedigung in mir bewirken, weil ich bereits in Jesus befriedigt bin. Und weil ich bereits in Jesus befriedigt bin, kann ich auch das Geld genießen. A vida da igreja vai ser a mesma coisa. Auch im Gemeindeleben spielt es sich so ab. Porque eu estou satisfeito em Jesus, eu quero compartilhar dessa satisfação com os meus irmãos. Weil ich in Jesus befriedigt bin, möchte ich das mit meinen Brüdern und Schwestern teilen. E isso nos leva finalmente a relacionamento com o Espírito Santo. Und das führt uns dann auch zu einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Porque aí uma vez que eu entendi o meu cuidador, o meu pai, o meu Senhor, o amado da minha alma, aquele de quem eu me alimento. Ich habe verstanden, wer der Herr ist. Der ist mein Herr und mein Erlöser. Der Liebhaber meiner Seele und ich verstehe, wer Gott in Jesus ist. Ich erinnere mich, dass mir ein wunderbares Geschenk gemacht hat, genannt der Heilige Geist, que é aquele que não me abandona em nenhuma circunstância, der mich in keinem Moment oder Umstand verlässt, que é aquele que me lembra os ensinamentos de Jesus. Er erinnert mich an die Lehren Jesu und lehrt mich entsprechend dieser Lehren zu leben. Er fließt durch mich in diesem diesem Moment der Manifestation der Befriedigung, die ich in Jesus habe? Ratet mal, wer mich täglich leitet, um diese Befriedigung, die ich in Jesus habe, zum Ausdruck zu bringen? Wer bringt sich durch mich zum Ausdruck? Der Heilige Geist. Por isso eu me relaciono com ele. Und deshalb habe ich eine Beziehung zu ihm. Por isso que ele é meu confidente, ele é meu ajudador. Er ist mein Freund und mein Helfer. Ele é aquele que manifesta o poder e a essência do sobrenatural em mim. Er ist derjenige, der die Kraft des Übernatürlichen in mir manifestiert in meinem Leben. Na minha vida devocional. In meinem Andachtsleben. Essas experiências, essas percepções diferentes das manifestações de Deus. All diese Erlebnisse und verschiedenen Manifestationen Gottes me ajudaram a saber a quem recorrer. Helfen mir zu wissen, an wen ich mich wann wenden kann. E não é que são pessoas diferentes. Es ist nicht so, als ob sie verschiedene Personen wären. Mas são manifestações distintas do mesmo Deus. Sondern es sind verschiedene Manifestationen desselben Gottes. Para que fique cada vez mais palpável a minha experiência, dependendo da circunstância que eu estou. Damit meine Erlebnisse greifbarer sind für jeden Moment, den ich gerade erlebe. Aprofunde-se no conhecimento das múltiplas manifestações do seu Deus. Geh tiefer und lerne Gottes Manifestation in einem tieferen Level kennen. Para que na sua vida diária você saiba que em nenhum aspecto. Damit du in deinem tagtäglichen Leben in jedem Aspekt weißt. Deus, em nenhum desses aspectos, Deus vai deixar de suprir o que você precisa. Dass Gott die Quelle deines Lebens sein wird. Be the source of what you need. Desenvolva isso, conheça ele, aprofunde-se nesse conhecimento. Also entwickle das und lerne ihn kennen, vertiefe diese Erkenntnis. E saiba que ele vai se manifestar exatamente como você precisa. Und du weißt, dass er sich genau in dem manifestieren wird, was du brauchst. Espero que tenha sido algo proveitoso para você. Ich hoffe, dass es für dich nützlich war. Para mim foi muito bom. Mir hat es sehr gut getan. E eu espero que encontrar você nessa caminhada conhecendo intimamente ao seu Senhor. Ich hoffe, dich in diesem Wandel auf einem tieferen Level in der Erkenntnis, wer Gott wirklich ist, zu sehen.